Im Studium gibt es verschiedene Wege, ins Ausland zu gehen. Zum Beispiel über ein Erasmus-Semester oder Auslandspraktikum. Sophie und Zeno, die beide Zahnmedizin im 9. Semester studieren, haben einen ganz besonderen Weg gewählt. Sie waren 3 Wochen in Nepal und haben an einem zahnmedizinischen Hilfseinsatz teilgenommen. Bei uns im Studiengang ist es so, dass wir auch Patienten behandeln und das schon ab dem 7. Semester. Und deshalb ist es eben möglich, wenn man das abgeschlossen hat, dass man einen zahnmedizinischen Hilfseinsatz im Ausland unterstützen und da mitfahren kann. Und genau das haben wir eben diesen Sommer wahrgenommen. Die Entscheidung dazu haben die beiden ziemlich spontan getroffen. Wir hatten ein großes Projekt, also wir hatten unsere Bundesfachschaftstagung organisiert und als das irgendwie so weg war und ein bisschen Flaute war, sind wir in ein tiefes Loch gefallen. Ja, in ein sehr tiefes Loch und dann kam Zeno auf die Idee, auch lass doch mal ins Ausland fahren und so eine Formulatur machen und ich war voll dabei, weil ich wollte das immer machen, aber ich wollte das auf keinen Fall alleine machen, weil ich war noch nie so weit weg und das war für mich irgendwie so ein Punkt, dass ich gesagt habe, ich brauche jemanden, der es mitmacht und dann sind wir auf die Schnapsidee gekommen, ach wenn, dann muss das ja jetzt aber diesen Sommer sein, weil nächste Semesterferien müssen wir fürs Staatsexamen lernen. Und normalerweise brauchst du was 10 Monate bis ein Jahr Vorbereitung, muss man dazu sagen. Und wir haben halt so im Juni angefangen, das vorzubereiten und sind Ende Juli losgeflogen. Ja, und das hat dann halt auch geklappt. Sophie und Zeno fliegen also für 3 Wochen nach Nepal. 13 Tage davon arbeiten sie von früh bis spät mit PatientInnen vor Ort. Wir haben vor allem Füllungstherapien gemacht, also Zähne quasi wieder zusammengeflickt und halt leider auch ganz viele Zähne extrahieren müssen, die man dann nicht mehr retten konnte oder zumindest nicht mehr retten konnte mit dem, was wir in Nepal zur Verfügung stehen hatten. Neben der technischen Ausrüstung sieht Zeno aber etwas anderes als größeres Problem an. Die medizinische Infrastruktur vielleicht. Also es gibt Eingriffe, dafür musst du ja mehrmals zum Zahnarzt gehen. Und wir waren in Dörfern, da war der nächste Arzt 1,5 Stunden entfernt. Und das war wirtschaftlich oder auch für Mütter mit 3 Kindern einfach nicht möglich, sodass man, wenn man gesagt hat, wir haben jetzt hier den Nerv irgendwie mit eröffnet oder die Karies geht bis in den Nerv, du musst jetzt zu 2 Terminen zu einer Wurzelkanalbehandlung irgendwo hin, dann können die Leute das gar nicht. Das war so das eine, was natürlich ein Riesenunterschied war. Also man musste in den Bedingungen denken oder eben auch überlegen, wenn wir da in einem Bergdorf sind, und ein Zahn relativ tief liegt, aber rausgezogen werden muss. Wie weit machen wir das noch, wenn natürlich jetzt jemand da nachts um 20 Uhr mit einer Nachblutung bei uns vor der Tür steht? Was können wir noch handeln und was nicht? Ganz besonders ist für die beiden der Umgang mit den nepalesischen PatientInnen. Vor allem bei den Kindern scheint die Einstellung ZahnärztInnen gegenüber anders zu sein als in Deutschland. Hier muss man ja sagen, wenn man als Zahnarzt einen Raum betritt und dem Kind nur Hallo sagen will, springen die meistens schon unter die Decke. Und da war das eben doch eher so, dass die Kinder eine sehr ruhige, gelassene Einstellung hatten. Also man hat allgemein in Nepal gemerkt, dass es ein buddhistisches Land ist. Und die Leute hatten tatsächlich, so doof das klingt, eine innere Ruhe. Und auch die Kinder wussten, es war eine andere Beziehung zum Arzt sein. Man wusste, das wird vielleicht nicht unbedingt schön. Aber erstens brauche ich das und zweitens will die Person mir helfen. Und das haben die Kinder auch ausgestrahlt. Und dadurch war die Arbeit sehr, sehr erfüllend. Und man hatte nie das Gefühl, wie hier Leute zu quälen, sondern permanent das Gefühl, den Leuten wirklich was Gutes zu tun. Und dadurch sind wir eigentlich jeden Tag ziemlich zufrieden schlafen gegangen. Und das war für mich so das Highlight, wie die Menschen uns da begegnet sind. Auch Sophies persönliches Highlight hängt mit der Behandlung einer jungen Patientin zusammen. Oh, mein Highlight war auf jeden Fall, dass ich eine ganz, ganz schwierige Extraktion bei einem jungen Mädchen hatte, die einen sehr schmerzenden, tief zerstörten Zahn hatte und der wollte nicht so richtig raus. Und dann ist unser Chirurgiemotor ausgefallen, also so ein Motor, mit dem man halt eine Maschine antreibt, womit man den Zahn im schlimmsten Fall halt einfach durchfräsen kann und dann einfach herausholen. Und Zeno hat es dann am nächsten Tag geschafft, dieses Ding da irgendwie, also diesen Motor irgendwie zu reparieren. Und ich konnte dann folgend am Nachmittag den Zahn bei dem Mädchen rausholen. Und die hat das so tapfer mitgemacht. Und am Ende hat sie zu mir gesagt, sie will jetzt auch Zahnärztin werden. Und das, obwohl ich das Gefühl hatte. Und das will was heißen nach den Stunden. Dass ich sie total malträtiert hatte, da diesen Zahn rauszukriegen. Es war, glaube ich, letztendlich kam es mir, glaube ich, länger vor, als es tatsächlich war. Aber ich war doch schon sehr froh, dass die da dann noch so positiv rausgehen konnte aus dieser ganzen Aktion. Die zahnärztliche Arbeit ist also abwechslungsreich und spannend, aber auch der Aufenthalt in Nepal im Allgemeinen bietet einen Abenteuerfaktor. Wir waren erst in der Hauptstadt und haben uns da einfach ganz klassisch ein Airbnb genommen und sind dann aber weitergezogen in die Gorkha-Region und haben da halt in einer Kleinstadt zu Hause bei quasi dem Kontakt unserer Organisation. Da haben wir dann eine Woche gewohnt und waren quasi die ganze Zeit Hausgäste. Genau, und am Ende sind wir nochmal für 3 Tage in ein ganz kleines Bergdorf. Ich glaube, das hat nicht mal einen Namen. Das hatte keinen Namen. Das waren ein paar Hütten an der Bergstraße. Genau. Und da sind wir eben hingefahren und da durften wir dann auf einem Bauernhof übernachten. Da haben wir, glaube ich, zu viert in einem Raum geschlafen. Ja. Ja. Inklusive nächtlicher Toilettengänge, die man dann durch leichten strömenden Regen mit Handytaschenlampe 4 Minuten Dschungel gemacht hat und irgendwie handgroßen Insekten, die sich dann da nachts durch die Fenster reingearbeitet haben. Manche Leute von uns hatten Nervenzusammenbrüche an dem Zeitpunkt. Also du. Also genau, ja, das ging echt von bis, muss man sagen. Neben An- und Abreise sowie den Arbeitstagen bleibt Zeno und Sophie nicht so viel Zeit, das Land touristisch zu erkunden. Sie schaffen es dennoch, den Nationalpark in Chitwan zu besuchen. Und Zeno findet, dass seine und Sophies Art des Auslandsaufenthalts ihre eigenen Vorteile bietet. Was aber total schön war, war, dass wenn wir natürlich in den Dörfern waren oder so, wir wurden niemals wie Touristen behandelt, sondern eben mehr wie, ja, quasi Ehrengäste der Gemeinschaft oder so. Und dadurch haben wir, glaube ich, auch eine Seite der Leute und des Landes gesehen, die man so als Tourist gar nicht mitbekommt. Am Ende sind sich beide sicher, dass sie auf jeden Fall nochmal einen Hilfseinsatz mitmachen würden. Wenn auch möglicherweise in einem anderen Land. Wenn ihr da draußen vielleicht auch Zahnmedizin studiert oder überlegt, ins Ausland zu gehen, dann macht das auf jeden Fall. Und lasst euch von Sophie und Zeno zum Schluss nochmal erzählen, was die beiden von ihrem Hilfseinsatz mitgenommen haben. Man weiß das viel mehr zu schätzen, wie viel Infrastruktur wir haben, wie gut wir ausgestattet sind und wie viele Möglichkeiten wir haben. Und ich sehe ganz oft jetzt heute Zähne im Kurs, wo ich mir denke, boah, in Nepal hättest du die halt einfach ziehen müssen, weil es einfach keine Röntgenbilder gab, weil man ganz viel einfach nicht sagen konnte und dann irgendwie schätzen musste und gucken musste. Und also man weiß das alles doch schon viel mehr zu schätzen. Und ich würde auch sagen, dass es so ein bisschen eine Lektion darin war, was man mit Basics dann aber auf der anderen Seite doch erreichen konnte. Also klar gab es Dinge, die total lästig waren, weil wir eben manche Komfortgeschichten, die wir hier gewohnt sind, einfach nicht hatten. Aber auf der anderen Seite ist es ja zum Beispiel bei Chirurgie so, da geht es eben weniger darum, dass du jetzt die wildesten Instrumente hast, sondern eben mehr darum, was man mit denen anstellt, sodass man da eben natürlich mit weniger Instrumenten als hier, also wir ziehen ja hier auch Zähne, arbeiten musste, aber trotzdem hat man da dann eben gelernt mit den Instrumenten, die man da hatte, weil man war in einem Bergdorf und der Zahn musste raus, eben eine halbe Stunde so lange rumzuprobieren, bis man das Problem gelöst hatte. Und das war, glaube ich, eine ganz andere Haltung als hier. Und da haben wir vor allem, glaube ich, sehr viel mitgenommen, dass man auch merkt, wenn man hier jetzt vor Problemen steht, dass man irgendwie wirklich besser geworden ist, weil man da mit einfachsten Mitteln eben auch dann teilweise doch ziemlich tolle Ergebnisse hinbekommen hat.